Erster, das ist die Geschichte von Esau. Er wird auch Edom genannt. Zweiter, Esau heiratete Frauen aus Kanaan. Sie hießen Ada und Oholibama. Dritter, er heiratete auch Basmat. Sie war die Tochter von Ismael. Vierter, Ada bekam einen Sohn namens Eliphas. Basmat bekam einen Sohn namens Regel. Fünfter, Oholibama bekam drei Söhne, Jehus, Jaalam und Korah. Diese Söhne wurden in Kanaan geboren. Sechster, Esau nahm seine Frauen, Kinder und alle seine Leute. Er nahm auch seine Tiere und seinen Besitz. Er zog weg von seinem Bruder Jakob in das Land Seir. Siebter, Jakob und Esau hatten zu viele Tiere. Das Land war zu klein für beide Familien. Achter, deshalb wohnte Esau im Gebirge Seir. Esau ist der Vater von Edom. Neunter, hier sind die Nachkommen von Esau. Er ist der Stammvater der Edomiter im Gebirge Seir. Zehnter, das sind die Namen von Esaus Söhnen, Eliphas und Regel. Elfter, die Söhne von Eliphas hießen Teman, Omar, Zepho, Gethem und Kenas. Zwölfter, Eliphas hatte eine Nebenfrau namens Timna. Sie bekam einen Sohn namens Amalek. Dreizehnter, die Söhne von Regel hießen Nahat, Sera, Samma und Missa. Vierzehnter, Oholibama war die Frau von Esau. Ihre Söhne hießen Jehus, Jaalam und Korah. Fünfzehnter, das sind die Anführer der Söhne von Esau. Die Söhne von Eliphas waren wichtige Anführer. Sechzehnter, auch Korah, Gethem und Amalek waren Anführer. Sie alle kamen von Ada. Siebzehnter, die Söhne von Regel waren auch Anführer, Nahat, Sera, Samma und Missa. Achtzehnter, die Söhne von Oholibama waren ebenfalls Anführer, Jehus, Jaalam und Korah. Neunzehnter, das sind die Söhne von Esau und ihre Anführer. Das ist das Volk Edom. Zwanzigster, das sind die Söhne von Seir. Sie lebten schon früher in diesem Land. Einundzwanzigster, ihre Namen waren Deisen, Ezer und Disan. Sie waren Anführer im Land Edom. 22. Die Söhne von Lotan hießen Hori und Heman. Seine Schwester hieß Timna. 23. Die Söhne von Sobal hießen Alwan, Manahat, Ebal, Sepho und Onam. 24. Die Söhne von Zibion hießen Aya und Anna. Anna fand heiße Quellen in der Wüste. 25. Die Kinder von Anna hießen Deisen und Oholibama. 26. Die Söhne von Deisen hießen Hemdan, Esban, Jitran und Keran. 27. Die Söhne von Ezer hießen Bilhan, Savan und Akan. 28. Die Söhne von Disan hießen Uz und Aran. 29. Das sind die Anführer der Horiter, Lotan, Sobal, Zibion und Anna. 30. Auch Deisen, Ezer und Disan waren Anführer. Sie lebten im Land Seir. 31. Es gab Könige im Land Edom. Das war lange bevor Israel einen König hatte. 32. Bela war der erste König von Edom. Seine Stadt hieß Dinhaba. 33. Als Bela starb, wurde Jobab der neue König. 34. Als Jobab starb, wurde Husam der neue König. 35. Als Husam starb, wurde Hadad der neue König. Er gewann einen Krieg gegen Midian. 36. Als Hadad starb, wurde Samla der neue König. 37. Als Samla starb, wurde Sol der neue König. Er kam aus Rehoboth. 38. Als Sol starb, wurde Baalhanan der neue König. 39. Als Baalhanan starb, wurde Hadad der neue König. Seine Frau hieß Meetabel. 40. Das sind die Namen der Anführer von Esau nach ihren Familien und Orten. 41. Dazu gehörten die Anführer Oholibama, Ela und Pinon. 42. Auch Kenas, Teman und Mibzar waren wichtige Anführer. 43. Und Magdil und Iram. Das sind die Anführer von Edom in ihrem eigenen Land.